Erster Jahwe befahl Mose, haue dir zwei Steintafeln zurecht, die den früheren gleichen sollen. Dann werde ich die Gebote auf diese Tafeln schreiben, die auf den Tafeln standen, die du zerbrochen hast. Zweiter, sei bereit, morgen früh auf den Berg Sinai zu steigen, denn dort auf der Spitze des Berges sollst du auf mich warten. Dritter, niemand darf mit dir hinaufsteigen und niemand darf sich auf dem ganzen Berg sehen lassen. Auch Schafe und Rinder dürfen nicht in der Nähe des Berges weiden. Vierter, Mose hieb zwei Steintafeln aus, die den früheren glichen. Am nächsten Morgen stand er früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie Jahwe es ihm befohlen hatte, und nahm die zwei Steintafeln mit. Fünfter, da kam Jahwe in einer Wolke herab und Mose stellte sich neben ihn und rief den Namen Jahwes an. Sechster, Jahwe ging an ihm vorüber und rief, Jahwe, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, der nicht schnell zornig wird und reich an Liebe und Treue ist. Siebter, er bewahrt seine Liebe für Tausende und vergibt Schuld, Übertretung und Sünde, aber er lässt die Schuld nicht ungestraft. Stattdessen bestraft er die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln, bis zur dritten und vierten Generation. Achter, Mose neigte sich schnell bis zum Boden und warf sich nieder. Neunter, er sagte, O Herr, wenn ich deine Gnade gefunden habe, dann ziehe doch mit uns. Dieses Volk ist sehr eigensinnig, aber vergib uns unsere Schuld und Sünden und mache uns zu deinem Volk. Zehnter, Gott antwortete, ich schließe jetzt einen feierlichen Bund vor deinem ganzen Volk. Ich werde Wunder tun, die noch nie auf der ganzen Erde oder unter allen Völkern geschehen sind, damit das ganze Volk, bei dem du bist, die Taten Jahwes sieht, denn was ich mit dir tun werde, ist erstaunlich. Elfter, beachte, was ich dir heute befehle. Ich werde die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Pheresiter, Hiviter und Jebusiter vor dir vertreiben. Zwölfte, hüte dich davor, einen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen, in das du kommen wirst, denn sie könnten euch zu einer Falle werden, wenn sie unter euch wohnen. Dreizehnter, stattdessen sollt ihr ihre Altäre zerstören, ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre heiligen Bäume umhauen. Vierzehnter, du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn Jahwe heißt, der Eifersüchtige, er ist ein eifersüchtiger Gott. Fünfzehnter, wenn du einen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt und sie ihren Göttern dienen und ihnen opfern und dich einladen, dann könntest du von ihren Opfergaben essen. Sechzehnter, auch würdet ihr ihre Töchter für eure Söhne heiraten. Wenn dann ihre Töchter ihren Göttern dienen und sie anbeten, würden sie auch deine Söhne dazu verführen, dasselbe zu tun. Siebzehnter, du sollst dir kein gegossenes Götzenbild machen. Achtzehnten, halte das Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage lang sollst du ungesäuerte Brote essen, wie ich es dir befohlen habe, zur Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. 19. Alle Erstgeburt gehört mir, sowohl die männlichen Erstlinge deines Viehs als auch die ersten Würfe von Rindern und Schafen. 20. Den ersten Wurf eines Esels sollst du mit einem Schaf auslösen. Wenn du ihn nicht auslösen willst, musst du ihm das Genick brechen. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen, und niemand soll mit leeren Händen vor mir erscheinen. 21. 6 Tage darfst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Du sollst sogar während des Pflügens und Erntens ruhen. 22. Halte das Wochenfest, das Fest der ersten Weizenernte und das Fest des Einsammelns der Früchte am Ende des Jahres. 23. Dreimal im Jahr sollen alle männlichen Personen unter euch vor dem Herrn, Jahwe, dem Gott Israels, erscheinen. 24. Denn ich werde Völker vor dir vertreiben und dein Gebiet erweitern, damit niemand dein Land begehrt, während du dreimal im Jahr vor Jahwe, deinem Gott, erscheinst. 25. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit gesäuertem Brot opfern, und das Opferfleisch des Passafestes soll nicht bis zum nächsten Morgen aufbewahrt werden. 26. Die ersten Früchte deines Bodens sollst du zum Haus Jahwes, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. 27. Jahwe befahl Mose, schreibe diese Gebote auf, denn aufgrund dieser Gebote schließe ich einen Bund mit dir und mit Israel. 28. Mose blieb dort bei Jahwe 40 Tage und 40 Nächte, ohne zu essen oder zu trinken. Dann schrieb er die Worte des Bundes, die 10 Gebote, auf die Tafeln. 29. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Gesetztafeln in der Hand hielt, wusste er nicht, dass seine Haut im Gesicht glänzte, weil er mit Gott gesprochen hatte. 30. Als Aaron und alle Israeliten sahen, dass Moses Gesicht glänzte, fürchteten sie sich, ihm nahe zu kommen. 31. Aber Mose rief sie zu sich. Dann kehrten Aaron und alle Anführer der Gemeinde zu ihm zurück, und Mose sprach mit ihnen. 32. Danach kamen alle anderen Israeliten näher. Dann gab Mose ihnen alle Gebote weiter, die Jahwe ihm auf dem Berg Sinai befohlen hatte. 33. Als Mose seine Rede mit ihnen beendet hatte, legte er einen Schleier auf sein Gesicht. 34. Jedes Mal, wenn Mose vor Jahwe trat, um mit ihm zu sprechen, nahm er den Schleier ab, bis er wieder herauskam. Und jedes Mal, wenn er herauskam, erzählte er den Israeliten, was ihm aufgetragen worden war. 35. Dann sahen die Israeliten jedes Mal, dass Moses Gesicht glänzte. Danach legte Mose den Schleier wieder auf sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit Gott zu sprechen.